Das sind die aktuellen Themen. Spargel macht große Hoffnung, Unfallflucht in Nienburg und Hoja gelingt Doppelerfolg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Nach den Erfolgen der beiden bisherigen Kinderfeuerwehren in Bücken und Eistrup soll nun auch in Hoja eine weitere Kinderfeuerwehr entstehen. Gemeindebrandmeister Carsten Meyer hatte dazu ins Hoja Feuerwehrhaus eingeladen. Als Frauen der ersten Stunde berichteten Kerstin Paul und Manuela Fricke von ihren Erfahrungen in Bücken. Eine endgültige Entscheidung soll im April fallen. Am 18. April findet der offizielle Spargelanstich im Landkreis Nienburg statt. Die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Spargelsaison laufen bereits auf Hochtouren. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hofft wieder auf eine erfolgreiche Zeit. So Ortsverbandsvorsitzender Friedrich Wilhelm Gallmeier. Wir haben ja große Hoffnung, dass der Spargel etwas eher kommt. Der reguelle Spargel und davor hier kann ich akzeptieren. Und bin froh, dass wir den Spargelanstich schon wieder haben, jetzt am 18. April. Und das ist eine tolle Veranstaltung, wo der DEHOGA Kreisverband das auch mit gerne unterstützt. Denn wer zum Anfang mit Spargel da ist, hat weiterhin 9 Wochen gutes Geschäft. Denn in der Spargelzeit kommen frühlingshafte Temperaturen und die Menschen haben das Gefühl, wir müssen mal raus. Und das ist unsere Chance in der Gastronomie, Spargel in allen Variationen anzubieten. Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz des Real- oder Edeka-Centers in Nienburg. In der Zeit von 15 bis 16:30 Uhr wurde ein weißer Audi A3 vorne links beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete. Die Polizei Nienburg konnte schwarz-grauen Fremdlack sicherstellen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Osterwochenende wurden 12 Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga ausgetragen. 2 Siege gab es für Tabellenführer Steimke, ein 2:0 in Uchte und ein 4:1 Erfolg in Diepholz. Ebenfalls war die SG Hoja zweimal erfolgreich. Hier gab es einen 2:0 Sieg über Twistringen und ein 3:1 gegen Neunkirchen. Der SC Uchte schlägt außerdem tabellenschlüssig Mörsen-Scharrendorf mit 3:2. Landesberg verliert gegen Diepholz mit 1:3 und Rakenburg kommt nicht über ein 0:0 gegen Neunkirchen hinaus. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.